Man drückt ein C und hört ein C. Wie simpel, wie einfach. Da gab es dich und da war ich. Nicht so simpel, nicht so einfach. Gefühle zu äußern, fiel mir immer schon schwer. Ich weiß, es klingt nicht schön. Doch Worte, die ich sagen will, kannst du in den Melodien verstehen. Das ist's, was ich gerade fühl. Und mein Liebeslied klingt so, doch reicht dir das nicht, dann setz Worte ein. Ich war alles für dich, die große Liebe, und ich habe nichts draus gemacht. Und weil das nicht reicht, zu wenig vielleicht, drum setz Worte ein. Setz Worte ein. Hab ich erst die Worte, hab ich ein Lied, vielleicht kann es sagen, wohin es mich zieht. Ich hatte tausend Worte durch dich, doch in diesen Worten verlieh ich mich. Ich hoffe, dass du mich verstehst, und solange ich die Worte nicht finden kann, machst du, setz Worte ein. Setz Worte ein. Setz Worte ein. Hab ich jetzt die Worte, hab ich ein Lied, vielleicht kann es sagen, was mir geschieht. Mit dir und mir war's ganz schön schwer, gab ich weniger, gabst du mehr. Ich hoffe, du gibst mir noch Zeit, und kommt das Kind vom Piano wieder zurück, sucht nach dem Glück. Wo magst du sein? Setzt du dann noch Worte ein? Setzt du noch Worte ein?